WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien, schönen guten Abend. Und mit einer Art Metakrimi, der sozusagen das eigene Genre reflektiert. Denn Krimis gelten immer noch mehr oder weniger als banale literarische Kost. Klassische Strandbücher halt, die man dann einfach im Hotelzimmer liegen lässt, wenn man sie durchgelesen hat. Aber in Peter Meisenbergs Hörspiel Mordbüro GmbH und Co. oder Das Ende des Kapitalismus geht es um einen Krimi-Autor, der genau das nicht will, der gesellschaftliche Sprengkraft in seine Krimis reinschreiben will. Kann ein Buch die Welt verändern? Mordbüro GmbH und Co. oder Das Ende des Kapitalismus. Ein Hörspiel von Peter Meisenberg. Musik Mike Herting. Regie Petra Feldhoff. Ja, herein. Wunderbar, ich freue mich sehr. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Großartig, ja, das ist ja eine Überraschung. So. Sie haben so lange nichts mehr also von sich. Ich dachte schon, Sie wären zur Konkurrenz. Warum sollte ich? Na, bei den Erfolgen. Ihr letzter Titel geht in die 10. Auflage. Ja. Bestseller. Ja, dann wird es ja Zeit, dass ich endlich mal was Vernünftiges schreibe. Sehr gut. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nee, Kaffee, danke. Tee? Nein, gar nichts. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, vielen Dank. Vielleicht später, aber jetzt Moment erstmal. Ja. Mal ankommen. Also, was meinen Sie, was halten Sie von meinem Vorschlag? Vorschlag, ja. Nun ja, also bisher haben Sie mir immer detaillierte Exposés. Ja, ja, ich sagte ja. Ich habe ja gesagt, diesmal werde ich endlich etwas von Relevanz schreiben. Ja, ja. Aber was? Also, verzeihen Sie, aber ich kann nicht wirklich ein Konzept erkennen in dem, was Sie mir geschickt haben. Warum? Na, keine Handlung, kein Plot. Stattdessen Auszüge aus einem politischen Pamphlet. Hier. Ja. Unter welchem Blickwinkel man sie auch betrachtet, die Gegenwart ist aussichtslos. Die Gesellschaft wird bald nur noch zusammengehalten durch die Spannung aller gesellschaftlichen Atome auf eine illusorische Heilung hin. Das ist ein Kraftwerk, das seine Turbinentätigkeit aus einem gigantischen Tränenstau zieht, der immer kurz davor ist, sich zu ergießen. Mhm. Und dann die fortbestehende Aura des Gangsters Mesrin? Mesrin, ja. Ah. Ist weniger auf seine Aufrichtigkeit und seine Kühnheit zurückzuführen, als auf die Tatsache, dass er sich an dem gerecht hat, woran wir uns alle rächen müssten. Ja, wer ist Mesrin? Mesrin, kennen Sie nicht? Nein. Nee, nie gehört. Gut, ein französischer Gangster, der wurde 1979 von der Polizei auf offener Straße hingerichtet. Ah, ja. Für viele Franzosen war er damals heute noch so etwas wie ein neuer Robin Hood. Ah ja, doch, jetzt klingelt es natürlich, Mesrin, klar. Ah, ja. Und darauf wollen Sie hinaus, ja, Rächer der Enterbten. Nee, Sie verstehen es nicht. Das ist kein Rächer, kein Robin Hood, das ist ein Terminator. Aha. Nee, Sie verstehen es nicht. Haben Sie meine Zeitungsartikel nicht gelesen, die ich Ihnen geschickt habe? Natürlich, klar. Tja, aber ich weiß nicht. Also hier zum Beispiel, der Mann, den man auch den Geier nennt, ist einer der gefürchtetsten Investoren der Welt. Sein Fonds Elliott Investments verwaltet die enorme Summe von 34 Milliarden Dollar. Immer ist er auf der Suche nach Unternehmen, die am Markt unterbewertet sind, deren Aktien also nicht mehr sehr viel kosten. Dann steigt er ein, macht Druck, zerlegt und filettiert und zieht dann mit Milliardengewinnen weiter. Zurück bleiben Tausende von Arbeitslosen. Ich weiß nicht, wo ich das einordnen soll. Es gibt Heuschreckenkapitalismus, Finanzkapitalismus, um den geht es. Aha. Geht was? Was? Die Story, der Plot meines neuen Romans. Es geht darum, ihn zu beseitigen, diesen Finanzkapitalismus, ihn effizient zu beseitigen, weil er die Ursache des gigantischen Tränenstaus ist, der unsere Gegenwart so aussichtslos macht. Also gut, wenn Sie meinen, ich bin gespannt. Liquidationsagentur GmbH, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, ich rufe an wegen Ihrer Anzeige. Mhm. Es geht um eine Erbschaftsangelegenheit. Ja. Also bei der Testamentseröffnung hat sich herausgestellt, dass es noch eine Cousine gibt und wir nur an zweiter Stelle in der Rangfolge stehen. Mhm. Aber für den Fall, dass meine Cousine abgeben Moment, sollte, ich fürchte, da sind Sie bei uns an der falschen Adresse. Ja, aber in Ihrer Anzeige heißt es doch, steht Ihnen jemand im Weg? Wir sorgen für eine diskrete und definitive Lösung. tut mir leid, aber irgendwie verstehe ich nicht so richtig, worauf Ihre Story hinauslaufen soll. Wir sprechen doch über einen Kriminalroman, den Sie da gerade schreiben, oder? Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Genau, aber Sie haben recht, in dieser Szene, da lag ich wohl ein bisschen daneben. Ja. Die Anzeige der Liquidationsagentur war wirklich tatsächlich sehr missverständlich. Zumindest ging sie am eigentlichen Zielpublikum vorbei. Zielpublikum? Vielleicht erklären Sie mir doch noch mal ganz von vorne, worum es eigentlich gehen soll. Sehen Sie, es ist ja ganz einfach. Es geht um einen Terminator, der den Finanzkapitalismus killt. Den ganzen auf einmal? Oder? Nee, eben nicht, also, sondern peu à peu. Aha. Der Killer macht sich auf und bringt einen nach dem anderen um. Also Finanzkapitalisten, Heuschreckenkapitalisten, Miethaie, die großen Betrüger in der Autobranche, in der Chemiebranche, Pharmaindustrie, in den Banken und den Fondsgesellschaften. Also alle, die da persönlich verantwortlich sind und sich doch ständig ihrer Verantwortung entziehen. Ein nach dem anderen. Ja, das ist die Story. Mhm. Jemand will mit der Knarre den Finanzkapitalismus beseitigen. Ein ideologisch verbohrter, antikapitalistischer Psychopath. Nee, eben nicht. Die ganze Sache hat System. Dahinter steckt ein ausgetüftelter Plan. Ein Plan, den Tränenstau aufzulösen. Eine Art Goldfinger mit moralischen Ambitionen. Und dann taucht sein Gegenspieler auf, ein zeitgemäßer Bond. Sie verstehen es nicht. Ja, dann erklären Sie es mir. Es tut mir leid, ich bin heute ist ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein, aber... um ehrlich zu sein, ist mir der Plot selbst noch nicht ganz klar. Wollen Sie doch noch einen Kaffee? Vielen Dank. Ich dachte, ich könnte ihn mit Ihnen, also als meinem Lektor, zusammen entwickeln. Mit mir? Ja, also gut. Also jemand, der über die nötigen Mittel dafür verfügt, fasst den Plan, sämtliche Akteure des Raubtierkapitalismus umzubringen. Ja, ja. Ziel ist es, dass der sich am Ende infolge von Personalmangel selbst auflöst. Ach so. Ja, das wirft natürlich auch moralische Probleme auf. Ja, in der Tat. Zum einen erstmal, wer soll umgebracht werden? Na, alle Kapitalisten, denke ich. Ja, um Himmels Willen, dann hätten wir ja eine Terrorherrschaft hier im Jahr 1793. Nein. Es kann nur um die Übelsten gehen. Die wirklichen Feinde der Menschheit. Und die Institution, die darüber entscheidet, wer dazugehört, arbeitet nach den allerhöchsten moralischen Kriterien. Institution? Moment. Ja, welche Institution? Ja, nun die Agentur oder das Büro, das derjenige betreibt, der die Idee entwickelt hat. Aha. Ein sehr vermögender Mann, also nennen wir ihn den Millionär. Und die Agentur nennen wir sie Liquidationsbüro. Aha. Und dieses Also wenn Sie darauf hinaus wollen, dann ist die Anzeige, die dieses Liquidationsbüro bisher in Ihrem Roman geschaltet hat, tatsächlich sehr missverständlich. Ja, genau, das meine ich jetzt auch. Aber andererseits hat die Kundin aber doch sehr gut verstanden, dass die Agentur dazu da ist, ihre Cousine umzubringen. Ja, schon, aber sie gehört, wie Sie eben ganz richtig sagten, nicht zu der Klientel, die der Millionär ansprechen will, oder? Richtig, ja. Ja. Gut, was schlagen Sie vor? Also, erstens sollte unser Millionär seine Anzeigen nicht in irgendwelchen Tageszeitungen schalten, sondern nur in den Medien und Internetportalen, die von seinem Zielpublikum auch frequentiert werden. Ja, gut, kann ich mitleben, ja. Und zweitens, wenn der Millionär tatsächlich so hohe ethische Kriterien anlegt, dann sollte er das auch in der Anzeige zum Ausdruck bringen. Dann sollte schon klar werden, dass der Kunde nur wirkliche Schurken oder, wie Sie bzw. der Millionär sagen, Feinde der Menschheit umbringen lassen kann. Ja, da kann man ändern so. Und wie soll das gehen? Ja, warum nicht so? Sie haben Konkurrenten, die mit unfairen und ausbeuterischen Methoden arbeiten. Wir sorgen für eine diskrete und definitive Lösung. Liquidationsagentur GmbH, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Sagt Ihnen der Name Schlemmer etwas? Die Discounterkette? 8000 Filialen in schlechter Lage, 130.000 Mitarbeiter, unter Tarif bezahlt, Überwachungskameras, keine Betriebsräte, Leiharbeits- und Scheinarbeitsverhältnisse, arbeitet systematisch mit Dumpingpreisen. Ja, dann meinen wir die gleiche Firma. Sie ruiniert die ganze Branche, macht uns alle kaputt. Vor allem mich, meine Firma. Und wie könnten wir Ihnen da helfen? Für die aktuelle Firmenpolitik bei Schlemmer ist der neue Vorstand verantwortlich. Kaspers, ein Brutalsanierer. Ich habe ihn von einer Detektei beobachten lassen. Wir kennen seine Lebensgewohnheiten, Tagesabläufe und so weiter und so weiter. Ich verstehe. Wie viel würde es kosten? So etwas besprechen Sie bitte nicht mit mir und auch nicht am Telefon. So langsam komme ich dahinter, was Sie da vorhaben. Aber können wir noch einen Augenblick bei den moralischen Kriterien dieser Agentur bleiben? Ja, Sie sprachen davon. Ich habe gerade so ein Loch. Sie sprachen von einem Kaffee. Und meinen Sie, Sie können mir da was organisieren? Natürlich. Einen doppelten Espresso, wenn es geht. Natürlich, selbstverständlich. Wunderbar. Ja, bitte. Könnten Sie uns bitte einen doppelten Espresso bringen? Vielleicht ein bisschen. Kommt sofort. Also was die moralischen Kriterien angeht, wer im Liquidationsbüro einen Mord in Auftrag gibt, muss den hieb- und stichfesten Beweis erbringen, dass es sich bei dem zu beseitigenden um einen wirklichen Schädling der Gesellschaft handelt. Ohne diesen Beweis... Sehen Sie, jetzt weiß ich, woran mich Ihre Idee erinnert. Na ja? An Jack London. Der hat 1910 einen Roman mit dem Titel Das Mordbüro GmbH geschrieben. Ich tatsächlich auch, kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Nee. Da ging es auch um einen humanistischen Millionär, der eine Agentur betrieb, um die Feinde der Menschheit umzubringen. London hat ihn aber damals nicht veröffentlicht, ist mit dem Roman nicht fertig geworden. War eigentlich auch nicht schade drum, denn es wäre kein guter Roman geworden, verquast, verzettelt. So. Die einzig gute Idee ist, dass der Millionär am Ende selbst einen Antrag auf seine Ermordung stellte. Oh, wirklich, ja, das ist interessant. Die sollten wir uns vielleicht merken. Ja. Bitte schön, Ihr Espresso. Vielen Dank, danke schön. Schön, Sie wieder mal bei uns zu sehen. Ja, freut mich auch, Frau Döring. Ja. Also nur, wer ein echter Fiesling, Großbetrüger, Ausbeuter, Menschenschinder und so weiter ist, soll umgebracht werden, richtig? Ja, langsam kommen Sie dahinter. Es geht um die Raubtierkapitalisten, also diejenigen, die sich ohne Bedenken zum Herrn über Leben und Tod machen. Gut, und wer bitte soll die Morde an denen beauftragen? Naja, die anderen Raubtierkapitalisten natürlich. Sind doch Todfeinde untereinander. Ja. Jeder von denen wünscht sich nicht mehr als den Tod seines Konkurrenten. Ja, gut, das. Und da jeder in der Welt des Finanzkapitals nur Feinde hat. Ja, aber haben die nicht andere, weniger aufwendige und vor allem nicht strafbare Methoden, um sich ihrer Feinde zu entledigen? Wenn die erst einmal auf den Trichter gekommen sind, wie schnell und wie effizient sie mithilfe des Liquidationsbüros ihre Probleme loswerden, warum sollten die dann noch Umwege gehen? Naja, das stimmt. Wir sprechen doch hier von Raubtierkapitalisten. Naja, ja, natürlich. Y? Ja, bitte? Stichwort Liquidationsbüro. Haben Sie das Beweismaterial? Ja, ist alles in dem Umschlag. Außerdem die Protokolle, wann und wo er zum Joggen geht und wann er dabei allein ist. Sehr gut. Ihr Beweismaterial werden wir überprüfen. Das kann eine Woche dauern. Warum denn solche Umstände? Jeder weiß doch, was für ein Schwein der Kerl ist. Unsere Richtlinien folgen unangreifbaren ethischen Standards. Na schön. Für das Geld kann man ja wohl auch einiges verlangen. Ich bitte Sie. Für jemand wie Sie sind 40.000 doch eine lächerliche Summe. Und wir sind ein Non-Profit-Unternehmen. Das deckt bei uns gerade mal die Kosten. Wir haben noch nicht über die Zahlungsbedingungen gesprochen. Vorkasse. Am besten, Sie hätten es jetzt schon dabei. Bar selbstverständlich. Also Ihre Idee, wie die Anzeige formuliert werden soll, war nicht schlecht. Dankeschön. So langsam kommt die Geschichte nämlich ins Rollen. Oh, das freut mich. Wie weit sind Sie jetzt? Ja, die Killerin bereitet gerade ihre erste Exekution vor. Sehr gut. Was hat sie geplant? Und auch da folge ich ihrem Vorschlag. Aha. Keine offensichtliche Gewalt? Nein. Es soll so aussehen, als wenn es ein Zufall wäre. Ah, das ist gut. Und kleine Rempelei beim Joggen. Ja, ja, genau. Dann Herzinfarkt. Ja. Und die Injektionsnadel, die ihn verursacht, die ist so dünn, dass kein Gerichtsmediziner der Welt dieses winzige Einstichloch entdecken wird. Richtig. Die Knalleffekte können Sie sich für später aufheben, wenn die Sache erstmal richtig funktioniert und die Mundpropaganda gewirkt hat. Auf die wird es nämlich am Anfang ankommen. Absolut, das sehe ich genauso. Mhm. Und wenn sich rumspricht, wie diskret die Liquidationsagentur vorgeht, dann verlieren die potenziellen Auftraggeber nämlich die Hemmung. Ja. Dann werden die dem Millionär die Tür einrennen. Moment. Die Sache mit der Mundpropaganda hat aber einen Haken. Wenn dieser Schlemmer an einem Herzinfarkt stirbt, wie kann denn jemand erfahren, dass das Liquidationsbüro dahinter steckt? Na schön, der Auftraggeber selbst wird es wissen, aber wird der das dann unbedingt jedem unter die Nase reiben? Ja, stimmt, Sie haben recht. Ja. Ah, es sei denn... Die wirksamste Methode der Mundpropaganda ist doch immer noch das Gerücht. Nach dem überraschenden Tod des Vorstandsvorsitzenden der Schlemmer AG, Gunter Kaspers, kam es gestern bei der Hauptversammlung des Unternehmens zu tumultartigen Szenen und im Anschluss daran zu einem Absturz der Schlemmer-Aktie an der Börse. Aus Frankfurt ist uns jetzt unser Börsenexperte zugeschaltet. Was steckt dahinter, Frank Lehmann? Naja, auf der gestrigen Hauptversammlung wurde ja das Gerücht verbreitet, Günter Kaspers könnte doch nicht an einem Herzinfarkt gestorben sein. Das war die Version seines Sprechers. Der Infarkt könnte auch, wie es so schön heißt, auf Fremdverursachen zurückzuführen sein. Das treibt die Börse jetzt um. Hintergrund ist nämlich, dass Kaspers im Konzern nicht unumstritten war. Seine Kritiker sagen, die harten Sanierungsmaßnahmen, alle auf Kosten der Arbeitnehmer, das sei ja image-schädigend für das Unternehmen. Man spricht davon, dass Kaspers auch außerhalb des eigenen Konzerns mächtige Feinde hatte. Gingen die Gerüchte gestern dahin, dass sein Herzinfarkt die Folge eines Anschlags war? Ja genau, unsere Informationen deuten jedenfalls darauf hin. Mehr aber auch nicht. Fakt ist, und so tickt die Börse, die Aktien der Schlemmer AG sind wegen der unsicheren Lage im freien Fall. Sie werden also von Anlegern massiv verkauft. Liquidationsagentur GmbH, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ist Ihnen der Name Miranda ein Begriff? Sie meinen das Modelabel? Weltweit über 3000 Filialen, fast 400 davon in Deutschland. Deutschland ist sein größter Markt. Miranda macht hier mehr als ein Viertel seines Umsatzes. Lässt aber in Asien produzieren. Unter unsäglichen Bedingungen. 2013 stürzte in Bangladesch ein völlig ungesichertes Fabrikgebäude ein. Mehr als 1100 Menschen sterben. Danach ein paar Sicherheitsvorkehrungen. Trotzdem verhungern die Arbeiterinnen bei den paar Cent, die sie pro Stunde verdienen. Wer für höhere Löhne streikt, wird von der Polizei eingesperrt. Miranda schmiert das korrupte Regime. Und drückt damit die Preise auf nahezu konkurrenzloses Niveau. Sie sagen es. Und Sie sind ein Konkurrent? Würde ich sonst Ihre Dienste in Anspruch nehmen? Aber Sie lassen auch in Bangladesch produzieren? Was bleibt uns übrig? Unsere Mitarbeiterin wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Und schon wieder erschüttert ein unerwarteter Todesfall das Wirtschaftsleben und bringt die Börse zum Beben. Gestern ertrank Herbert Lotter, der Vorstandschef des internationalen Modelabels Miranda, in seinem Swimmingpool an der Côte d'Azur. Obwohl die örtliche Polizei von einem Unfall ausgeht, halten sich in Unternehmenskreisen und an der Börse hartnäckig Gerüchte, es könnte etwas anderes dahinter stecken. Aus Frankfurt ist uns jetzt unser Börsenexperte zugeschaltet. Könnte an diesen Gerüchten etwas dran sein, Frank Lehmann? Es gilt die Börsenregel, niemand weiß nichts und alle wissen alles. Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls, Sie hören es vielleicht im Hintergrund. Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist Herbert Lotte einem Unfall zum Opfer gefallen. Wir haben das gerade noch mal von der Staatsanwaltschaft in Antibes bestätigt bekommen. Unfall oder nicht, die Unsicherheit hat die Aktie jedenfalls einbrechen lassen. -8%, bah! Dann ist schon heftig. Trifft das nur Miranda oder auch andere Werte in der Textilbranche? Gut, wenn ein Mitbewerber angeschlagen ist und in den Seilen hängt, dann profitieren normalerweise die anderen der Branche davon. Motto, ein Konkurrent weniger ist gut für uns. Ja, die Aktien der anderen sind auch gestiegen, aber doch sehr bescheiden. Am ehesten gewinnt noch das Modelabel Caliban. Man bietet ähnlich wie Miranda preisgünstige Modelle an und lässt doch einen Großteil der Kollektion im Billiglohnland Bangladesch herstellen. Beeindruckend, Ihre ersten 70 Seiten, also pff, rasant geschrieben, fast atemlos. Das verspricht wieder einer Ihrer Page-Turner zu werden. Wirklich, man fiebert förmlich, wie es weitergeht. Wirklich, ja? Wenn ich es Ihnen sage, also mich haut's vom Hocker. Übrigens auch den Verleger. Ich habe mir erlaubt, ihn über das Projekt zu informieren und ihm Ihr Manuskript gegeben. Er ist in der Tat sehr angetan und möchte, wenn Sie nichts dagegen haben, zu einer unserer nächsten Besprechungen einmal dazukommen. Warum soll ich denn was dagegen haben? Gut, dann nochmal zu Ihrem Text. Da hätte ich vielleicht noch die ein oder andere Frage. Also bitte, schießen Sie los. Ja nun, ich frage mich, geht das jetzt immer so weiter? Also, ein Fall nach dem anderen? Ein CEO nach dem anderen stirbt, beziehungsweise wird, wie der Leser weiß, umgebracht. Aber ist das die ganze Story? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja, ein Krimi-Plot ist doch nicht einfach nur von A nach B gestrickt. Es muss doch Verwicklungen geben. Fallen, Sackgassen, Ellipsen, überraschende Wendungen, sowas. Ja, ja, das meinen Sie ja. Ich verstehe. Aber warten Sie es doch ab. Das alles entwickeln wir doch gerade hier. Herr Z? Ja, bitte? Stichwort Liquidationsbüro. Ach ja, natürlich, Sie sind es. Hab Sie gar nicht wiedererkannt. Beim letzten Mal waren Sie blond. Ja, ja. Ich muss mit Ihnen noch einmal über das Beweismaterial gegen die Nokua sprechen. War da was nicht in Ordnung? Fehlte was? Ja, die Belege. In Ihren Papieren standen mehr oder weniger nur Behauptungen. Dass die Nokua in den 350.000 Wohnungen, die sie in den letzten Jahren gekauft hat, unrechtmäßig die Mieten erhöhte. Ich habe Ihnen doch den Geschäftsbericht über die Mieterhöhungen und die daraus resultierende exorbitante Umsatzsteigerung gegeben. Es geht um die Unrechtmäßigkeit. Die besteht darin, dass der Konzern Modernisierungen auf die Mieter umgelegt hat, die überhaupt nicht nötig waren. Und dass er ihnen außerdem völlig überzogene, ungerechtfertigte Nebenkostenabrechnungen präsentiert. Dazu fehlen aber die Belege. Wie sollen wir das bei 350.000 Wohnungen in jedem einzelnen Fall belegen? Die Mühe müssten Sie sich schon machen. Sie wissen, dass unsere ethischen Standards sehr hoch und unsere Auftragserfüllung unbedingt daran gebunden ist, dass die moralischen Verstöße der zu Liquidierenden im Detail bewiesen werden müssen. Reicht Ihnen nicht als Beweis, dass von den 350.000 Wohnungsinhabern inzwischen mehr als 25.000 ihre Miete nicht bezahlen konnten und von der Nokua gekündigt wurden? Dass Hunderte obdachlos wurden, Dutzende Selbstmord begingen? Das ist bedauerlich. Aber wie gesagt... Sehr gute Arbeit. Sie gehen diskret vor. Niemand kommt gleich auf die Idee, es würde sich um einen Mord handeln. Ein Segelunfall, ein Jagdunfall. Jemand ertrinkt in der Badewanne, im Swimmingpool. Aber immer gibt es einen winzigen Hinweis, dass es vielleicht auch anders sein könnte. Und der setzt die Gerüchte in Gang. Und das wiederum treibt uns die Kunden zu. Sehr beeindruckend. Danke. Andererseits haben sich da in der letzten Zeit ein paar Fälle angesammelt. Sie spielen auf die Nokua an. Ja, auf die und auf andere. Ich habe mich in diesem und auch in den anderen Fällen strikt an die Standards der Liquidationsagentur gehalten. Ja, ich weiß. Im Prinzip ist das auch vollkommen in Ordnung. Nur erscheint mir in Anbetracht der rasanten Entwicklung unseres Geschäfts in der jüngsten Zeit ein übertriebenes Festhalten an diesen Standards nicht mehr so ganz zielführend zu sein. Geschäft? Ja. Wieso sprechen Sie von einem Geschäft? Na ja. Ich denke, wir sind eine humanitäre Organisation. Ja, Geschäft im übertragenen Sinne, meinte ich natürlich. Sie können auch Business sagen oder von mir aus auch Projekt. Trotzdem meine ich, dass die hohen ethischen Prinzipien das A und O der Liquidationsagentur sein sollen. Natürlich. Zum einen muss es sich beim Zuliquidierenden um einen Schädling der Gesellschaft und Feind der Menschheit handeln. Richtig. Ja, und zum anderen muss das hieb- und stichfest nachgewiesen werden. Ja, aber selbstverständlich. Ja. Ich selbst habe doch diese Regeln aufgestellt. Auf der anderen Seite sollte man aber auch das Ziel des ganzen Unternehmens nicht aus den Augen verlieren. Na, aber Sie meinen doch jetzt nicht etwa den Zweck und dass der Zweck die Mittel heiligt. Also so direkt hätte ich das jetzt nicht gesagt. Schöne Idee. Gefällt mir. Ohne Konflikt funktioniert keine Krimi-Dramaturgie. Besonders elegant ist, dass sich der Konflikt an ethischen Prinzipien entzündet. Ja, ich sagte ja, dass ich endlich etwas von Relevanz schreiben will. Da sind Sie genau auf dem Weg. Glückwunsch. Bleibt die Frage, wie dieser Konflikt entschieden werden wird. Haben Sie da schon Vorstellungen? Ja, selbstverständlich. Die Killerin wird sich durchsetzen. Ah, okay. Man kann nicht gegen das Reich der Zwecke antreten und dabei selbst den Zweck die Mittel heiligen lassen. Meinen Sie nicht, Sie wären da etwas zu rigoros? Ich oder die Killerin? Gibt's da einen Unterschied? Natürlich gibt es den. Sie ist ja nichts als eine Figur von mir, meine Erfindung. Mit der Sie sich aber identifizieren. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Sonst funktioniert das doch nicht. Es müssen schon meine eigenen Überzeugungen in meinen Figuren stecken. Ich verstehe. Sie sind jetzt auf Seite 90. 100 inzwischen. 100, schön. Und auf diesen 100 Seiten gab es schon 14 Morde. Habe ich richtig gezählt? Ja, Zahl stimmt. Gut, und wenn wir dann bei 20 oder 30 sein werden, oder wie viel hatten Sie geplant? Also ungefähr, wahrscheinlich mehr. Ich weiß es aber noch nicht. Dann werden sich die Leser doch irgendwann fragen, wie stichhaltig die Idee dahinter ist. Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja, Sie werden sich fragen, verzeihen Sie, wenn ich das so direkt formuliere, ob das nicht eine ziemlich kranke Idee ist, die Menschheit durch einen Massenmord vom Joch des Kapitalismus zu befreien. Moment, also erstens bin ich erst am Anfang der Geschichte. Und wir wissen noch nicht, ob sie wirklich funktioniert. Und zweitens, ohne diese Idee käme die Geschichte überhaupt nicht zustande und in Gang. Ja, ja, schon richtig. Bisher fand ich das ja auch alles irgendwie plausibel. Aber zwischendurch frage ich mich, ob es die Leser nicht doch abstoßen könnte, wenn sie eine solche Idee in die Wirklichkeit umgesetzt sehen. Also, jetzt reden Sie, als würde ich Ihnen die Geschichte eines Wahnsinnigen, eines Anders Breivik auftischen und mich dabei selbst mit Breivik identifizieren. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Breivik, seine Tat und die Ideen hinter dieser Tat, die waren menschenfeindlich und wahnsinnig. Ja. Meine Geschichte, ich betone, Geschichte dagegen ist vollkommen rational. Jedenfalls folgt sie einer Rationalität, die die Menschheit einen ganz großen Schritt nach vorne bringt. Das meinen Sie im Ernst? Ja, allerdings. Hören Sie, bisher waren die Schritte der Menschheit langsam und man kann sie nur nach Jahrhunderten zählen. Aber hinter jedem Schritt türmten sich die Gräber derjenigen, die dafür gestorben sind. Aber wenn die Schritte jetzt schneller werden, wie in meiner Geschichte, was ist dabei, wenn auch mehr Menschen außer Atem kommen? Denn immerhin sind es diejenigen, die dem nächsten Schritt im Wege stehen. Ja, können Sie mir folgen? Ich weiß nicht recht. In der Wirtschafts- und Finanzwelt geht die Angst um. Im Laufe der letzten 4 Monate starben 22 führende Manager großer Konzerne und Finanzhäuser völlig überraschend und unter bisher unklaren Umständen. Nachdem sich die Bundesanwaltschaft eingeschaltet hat, ermittelt nun auch das Bundeskriminalamt. Ein Sprecher teilte heute mit, man ermittle in alle Richtungen, was ja für gewöhnlich nichts anderes heißt, als dass man noch völlig im Dunkeln tappt. Frank Lehmann in Frankfurt, wie reagiert die Börse auf diese Entwicklung? Erstaunlich gelassen, muss ich Ihnen sagen. Von Angst oder Panik ist nichts zu spüren. Alles ziemlich normal. Zwar schwirrt es auch hier von Gerüchten. Jeder fragt sich, ob da etwas oder jemand dahinter steckt. Oder ob das alles nur eine Aneinanderreihung von Zufällen sei. Aber wie gesagt, keine Panik. Gut, die Kurse der betreffenden Werte fallen nach dem Bekanntwerden des neuen Todesfalls. Dafür aber steigen die der Mitbewerber. Im Laufe der Börsenwoche gleicht sich alles wieder aus. Nein, der DAX bleibt bisher weitgehend stabil. Ja, da sehen Sie es. Seit der Finanzkrise 2008 hat der Finanzkapitalismus auf Krisenmodus geschaltet. Die Krise ist der Normalfall. Sie stecken alles weg, was kommt, und machen weiter so. Das heißt, Ihre Idee funktioniert nicht. Immer weiter suchen Sie, die Aussichtslosigkeit der Gegenwart zu zementieren und den Tränensee zu füllen. Sie funktioniert nicht, es stellt sich nicht der gewünschte Effekt ein. Noch nicht. Wir sind ja erst am Anfang. Was sind schon 22 tote Manager? Ja, das Morden soll weitergehen? Ja, natürlich, das ist doch der Plot der Geschichte. Haben Sie eigentlich Spaß daran? Woran? Am Schreiben? Ja, natürlich. Nein, ich meinte am Morden. Wie, Sie unterstellen mir das? Nein, das zeichnet Sie als Krimi-Autoren gerade aus. Ja. Also die Lust am Detail. Sehr gutes Handwerk. Herzlichen Dank. Danke. Kommen wir noch einmal auf den Plot zurück und auf die Serie von Morden. Sprachen wir nicht irgendwann von Entwicklungen, plötzlichen Wendungen? Ja, aber dafür ist doch immer noch Zeit, wenn der Finanzkapitalismus endlich anfängt, in die Knie zu gehen. Und wie lange wird das noch dauern? Das weiß ich noch nicht. Das haben Sie doch eben gehört. Noch regt sich wirklich nichts. Noch machen Sie weiter und weiter. Sie sind aber schon auf Seite 120. Ja, auch die Geschichte der Menschheit schreitet langsam voran. Meinem dramaturgischen Empfinden nach täte es Ihrem Roman aber gut, wenn sich bald etwas bewegt, dass eine entscheidende Wendung eintritt. Drama. Beispielsweise der Konflikt zwischen Millionär und Killerin. Der ist doch schon sehr schön angelegt. Könnten Sie den nicht eskalieren lassen? Ja, natürlich könnte ich das, aber zu welchem Zweck? Na, beispielsweise zu dem, dass das ganze Unternehmen plötzlich gefährdet ist oder dass sein Sinn mit einem Mal in Frage gestellt wird, was weiß ich, da Spannung entsteht. Also, erstes, ja, als dramaturgischer Kniff. Gut, doch, sehr schöne Idee. Ja, sehen und bald Sie. Nötig. Ja, sehen ja. Sie. Ja. Aber das Zweite... Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wer sind Sie? Wie kommen Sie hier rein? Jetzt kriegen Sie nicht gleich einen Herzinfarkt. Warum eigentlich nicht? Außerdem kein schöner Anblick, jemanden eine Viertelstunde lang brutzeln zu sehen. Sind Sie das? Der Exekutor? Von dem alle reden? Exekutorin. Ich rufe nach Hilfe. Meine Frau ist... Ihre Frau ist mit einer Freundin im Schauspielhaus. Hat sie Ihnen gesagt. Möchten Sie, dass ich Ihnen verrate, wo sie tatsächlich ist? Dass jemand wie Sie ein Sadist sein muss, ist klar. Sollten wir nicht eher von Ihnen und Ihrem Sadismus reden? Davon, dass Sie fast Ihr komplettes Milliardenprivatvermögen versteckt, per Schenkung an Ihre Kinder übertragen und nur zum Schein ein paar Millionen geopfert haben? Um in aller Ruhe zuzusehen, wie ihre insolvente Ladenkette vor die Hunde geht, keine Käufer findet, 40.000 Verkäuferinnen auf der Straße stehen. Bleiben Sie in der Wanne. Oder Sie bekommen eine Kugel in den Kopf. Es muss Ihnen doch Freude machen, Zehntausende von Menschen in die Armut zu treiben, zu Bettlern bei den Sozialämtern zu machen. Das hat mit Emotionen nichts zu tun. So ist das eben manchmal im Wirtschaftsleben. Da gibt es Ups und Downs. Aber von sowas haben Leute ihres Schlages keine Ahnung. Das, was Sie tun, hat mit Wirtschaftsleben nichts zu tun. Außer man zählte systematischen Betrug zu den kaufmännischen Tugenden. Sie sind ein hemmungsloser Betrüger, ein Schädling der Gesellschaft, ein Feind der Menschheit, der sich zum Herrn über das Schicksal anderer macht. Na ja, und Sie? Was sind Sie gerade im Begriff zu tun? Ich tue nichts anderes, als die Menschheit von ihren Schädlingen zu befreien. Ich reiße ihr die faulige Haut des Kapitalismus ab. Was ist das anders, als sich zum Herrn über das Schicksal anderer zu machen? Was wir machen, ist eine einmalige chirurgische Großoperation. Und wer gibt Ihnen das Recht dazu? In jedem Jahr gehen an Epidemien und Naturkatastrophen Millionen Menschen auf völlig sinnlose Art zugrunde. Und da sollten wir uns scheuen, für das sinnvollste Experiment der Geschichte ein paar tausend objektive Schädlinge zu beseitigen? Und da fällt Ihnen nichts Intelligenteres ein als diese primitive Föhn-ins-Badewasser-Methode? Normalerweise lasse ich mir schon etwas Raffiniertes einfallen. Aber unser Experiment nimmt gerade Fahrt auf, da drängt die Zeit. Ja! Ja! Das ist Ihr Ernst? Was? Die Argumentation der Killerin. Ist das auch Ihre Auffassung? Wenn man eine solche Aufgabe zu erledigen hat wie Sie, da braucht man einen stabilen theoretischen Hintergrund. Und ja, ich meine, dass Ihre Argumentation plausibel klingt. Klingt oder ist? Ich gebe zu, sie ist in den heutigen Verhältnissen nicht unbedingt mehrheitsfähig. Nicht mehrheitsfähig? Aber da diese Verhältnisse versteinert sind, aussichtslos. Ich würde sagen, sie ist wahnsinnig. Wahnsinnig? Sie exekutiert eine Idee. Und soll eine Idee nicht ebenso gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, was sich ihr in den Weg stellt? Nach oben? Hier geht's immer nur nach oben. Kommen Sie rein. Sie sind Markus Brinkmann? Genau der. Kennen wir uns? Der Markus Brinkmann, der in dieser Bank das Cum-Ex-Geschäft organisiert hat? Der alte Hut. Na, war aber eine schöne Zeit. Bis sie uns 2012 das Schlupfloch zugemacht haben. Leider. Naja, bis dahin konnten sie aber an ihre Kunden 55 Milliarden aus dem Fiskus verteilen. Konservativ gerechnet. Also mindestens 55 Milliarden? Jetzt legen Sie mich nicht auf die eine oder andere Milliarde rauf oder runter fest. 55 Milliarden, die Sie der Allgemeinheit, den Steuerzahlern gestohlen haben. 55 Milliarden, die in den maroden Schulen fehlen, an den baufälligen Brücken, an Zuschüssen in die Pflegeversicherung, ins Gesundheitssystem. Sie arbeiten doch nicht etwa in der PR-Abteilung, in unserem neuen Image? Nein, ich arbeite im Auftrag der Liquidationsagentur GmbH. In Wirtschaftskreisen herrscht Panik. Wer wird das nächste Opfer dieser unheimlichen Mordserie sein? Es begann damit, dass hochrangige Wirtschaftsmanager völlig unerwartet bei Unfällen oder an plötzlich auftretenden Krankheiten starben. Inzwischen scheint klar, dass diese Todesfälle nicht zufällig geschahen, sondern geplant, also Mordanschläge waren. Denn der oder die Täter sind seit Ende letzter Woche ganz offensichtlich dazu übergegangen, auf die Inszenierung von Unfällen zu verzichten und richten ihre Opfer in aller Öffentlichkeit mit Waffen hin. Obwohl bisher keine der sonst üblichen Bekennerschreiben aufgetaucht sind, geht das Bundeskriminalamt inzwischen von einer straff organisierten Terrororganisation aus und hat, wie ein Sprecher mitteilte, seine Ermittlungen in diese Richtung ausgeweitet. Das sind doch die Zustände des Jahres 1793, die Sie vermeiden wollten, Terror, Anarchie. Ja, ja, aber es entwickelt sich einfach, es geschieht. Es? Was denn es? Sie sind es doch, der das inszeniert. Es ist Ihr Plan, Ihr Roman. Ja, richtig. Und Sie sehen, er funktioniert. Naja, also... Er geht in die Richtung, die ich vorausgesehen habe. Und das System gerät allmählich ins Wanken. Na schön, wenn Sie das so wollen. Von mir aus, meine Bedenken, was die Zustimmung der Leser angeht, habe ich Ihnen ja schon mitgeteilt. Ja. Ja, bitte? Der Verleger ist hier und lässt fragen, ob er stören würde, wenn er zu Ihrem Gespräch dazukommt. wie dazukommen wir. Gott sei Dank. Dann bitten Sie ihn bitte hereinzukommen. Ich grüße Sie, meine Herren. Guten Tag. Grüßen Sie. Schön, dass wir uns alle wieder mal sehen. Danke, noch viel Platz. Servus. Möchten Sie was trinken? Kaffee, danke, Wasser? Danke. Gut. Ich wollte, wenn Sie gestatten, nur ein bisschen zuhören, wie Sie beide in Ihren Überlegungen vorankommen. Ja. Weil bisher gefällt mir Ihr Manuskript übrigens ganz ausgezeichnet. Ja? Ja. Wir waren gerade bei der Frage, ob die Geschichte nicht inzwischen an dem Punkt ist, wo Sie ganz dringend einer, sagen wir, entscheidenden Wendung bedürfen. Genau, diesen Eindruck habe ich auch. Das habe ich mir gedacht. Deswegen bin ich auch heute mal dazugekommen. Sie haben noch nichts dagegen, wenn ich mich da einmische. Bitte, nein, bitte. Nee, nur zu. Wie gesagt, scheint mir Ihre Geschichte jetzt tatsächlich dort angelangt zu sein, wo entschieden werden muss, ob man den Spannungsbogen weiterdehnt und damit Gefahr läuft, ihn zu überdehnen, oder ob jetzt nicht der Zeitpunkt für eine überraschende, eine unerwartete Wendung gekommen ist. Ja, ja. Und wenn Sie mich fragen, ich bin für Letzteres. Wie ich Sie kenne, haben Sie da auch schon einen konkreten Vorschlag. Sie gestatten? Ja, die überraschende Wendung wird durch den Millionär, also den eigentlichen Spiritus Rector der ganzen Geschichte, eingeleitet. Also, Moment, der Spiritus Rector bin zwar eigentlich immer noch ich, aber wenn Sie bitte so wollen, warum nicht? Und zwar kommt der Millionär auf die im Grunde doch naheliegende Idee, die Gebühren für die in Auftrag gegebenen Liquidationen drastisch zu erhöhen. Und zwar so drastisch, dass es sich auch für ihn lohnt. Sagen wir von 40 auf 400.000. Das ist toll. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, sowas, auf gar keinen Fall. Also ich finde, das hört sich gut an, das könnte doch mal ein Anfang sein. Ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie da sofort drauf anspringen. Ja. Nein, jetzt nein, habe ich gesagt. Ich habe Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt. Idee also, darstellen. Erstens haben diese 40.000 von vornherein nicht die Kosten gedeckt. Bei weitem nicht. Der Millionär musste von Anfang an zuschießen. Und da wäre es doch wohl sein gutes Recht, das wieder reinzuholen, oder? Also jetzt mal eins nach dem anderen. In der Logik des Kapitalismus ist das natürlich stimmig. Ja, ja. Aber ich habe den Millionär als jemanden mit humanistischen Idealen konzipiert. Mhm. Aus einem großen Menschheitsexperiment ein Geschäft zu machen, das läuft sowohl seinen ursprünglichen Ideen wie dem Sinn des Ganzen diametral entgegen. Ist er nicht süß? Das ist doch kein Unterschied zu erkennen. Das ist doch eigentlich. Ja, aber wo steht denn, dass das nicht so sein darf? Eben, das wollte ich gerade. Warum sollten sich humanistische Ideale nicht auch lohnen dürfen? Warum sollten die, die sich um den Fortschritt der Menschheit verdient machen, nicht auch daran verdienen? Jetzt mal ganz ruhig, das ist nichts anderes als reine, zweckrationale, utilitaristische Logik. Damit würden nicht nur die Ideen des Millionärs verraten, sondern das ganze Projekt ganz und gar delegitimiert. Ja, aber geht es denn hier nicht um Literatur? Eben. Um das Erzählen einer Geschichte. Und die könnte durch das, was Sie gerade einen Verrat genannt haben, einen völlig anderen Dreh kriegen und damit erst so richtig in Schwung kommen. Das würde aus einem Krimi wirklich avantgardistische Literatur machen. Aha. Also jedenfalls etwas Neues, etwas Relevantes. Das wollten Sie doch, oder? Also ich bin begeistert. Ja, das glaube ich, dass Sie begeistert sind. Das sehe ich Ihnen an. Nein, so geht es nicht, auf gar keinen Fall. Jedenfalls ohne mich. Wenn das so läuft, dann höre ich auf. Dann stelle ich das Schreiben ein. Dann stirbt die Geschichte. Und zwar auf der Stelle. Und zwar hier. Und jetzt. Stört es Sie, wenn ich hier rangehe? Nein. Ist ja frei. Entschuldigen Sie, aber sind Sie nicht Johann von Hesen? Wer will das wissen? Man sollte seine Parlamentarier doch kennen, oder? Fraktionsgeschäftsführer, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Hier bin ich als Privatperson. Kann man denn in Ihrer Funktion noch privat sein? Und dann noch, wenn man gleichzeitig als Rüstungslobbyist tätig ist? Die Vorlagen für den Bundessicherheitsrat so präpariert, dass deutsche Kriegsschiffe und Panzer in Krisengebiete exportiert werden? Ich sagte, ich bin privat hier. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ruhe? Sie wollen Ruhe haben? Kann man überhaupt Ruhe haben, wenn man weiß, dass man für den Tod von Zehntausenden von Bürgerkriegsopfern verantwortlich ist? Wer schickt sie? Hm? Diese verdammten Linken, die mich schon die längste Zeit... Nein, nein. Die Liquidationsagentur. Das habe ich mir schon fast gedacht. So wie sie hier auftreten. Man erfährt ja schon einiges über dieses Unternehmen. Meine Frage war, wer schickt sie? Wer steckt hinter ihrem Auftrag gegen mich? Das können Sie sich doch denken. Die haben also mehr gezahlt, als mein Auftraggeber bereit war für die Beseitigung meines Konkurrenten. Es sieht danach aus. Bei welchen Preisen sind Sie inzwischen? Hm? Mehr als 1 Million? Interessiert Sie das wirklich noch? Vielleicht können wir noch einsteigen und den Spieß umdrehen. Tut mir leid. Deal ist Deal. Ein bisschen Anstand im Geschäftsleben muss ja wohl noch sein. Tja, was soll ich noch sagen? Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen Ihren Erfolgsautor vom Hof gejagt habe. Naja, also mir tut das natürlich auch leid, aber eigentlich betrifft das mich als Lektor ja weniger als den Verlag, also vor allem Sie. Ja. Naja, wirtschaftlich gesehen ist es schon problematisch, wenn ein Bestsellerautor die Arbeit an seinem Projekt anstellt. Ja, ja, natürlich. Obwohl seine Ursprungsidee war gar nicht so schlecht. Nicht so schlecht? Das war eine ganz ausgezeichnete, eine überaus erfolgversprechende Idee. Nur hat er sich am Ende halt verrannt. Ja, das hat er. Ja. Vollkommen unbelehrbar, dieser Mensch. Vollkommen. Verlegerisch wäre sein Projekt hundertprozentig ein Flop geworden. Ach so, ja? Ja. Aber befürchten Sie nicht trotzdem, er könnte damit zur Konkurrenz gehen? Hm. Natürlich tue ich das. Und was werden Sie dagegen unternehmen? Na, ich habe da schon so eine Idee. Noch einmal Kontakt zu ihm aufnehmen. So etwas in der Richtung, ja. Etwas dagegen, wenn ich Sie ein Stück begleite? Ach, ja. Sind Sie nicht die Sekretärin aus dem Lektorat? Das war ich, bis man mir einen lukrativeren Job geboten hat. Tatsächlich. Glückwunsch. Und was machen Sie jetzt, wenn ich fragen darf? Oh, das wissen Sie nicht? Nein, woher sollte ich? Sie haben mir doch diesen Job besorgt, erinnern Sie sich nicht? Welchen Job soll ich Ihnen besorgt haben? Ich bin die Killerin in Ihrem Roman. Sie? Aber... Der Roman ist zu Ende. Ich habe ihn abgebrochen. Ich habe davon gehört. Schade. Es hat mir viel Spaß gemacht. Abgesehen davon, dass es eine gute Sache war. Ein großes, kühnes Unternehmen. Und jetzt? Verzeihen Sie, wenn ich mich so ausdrücke. Eigentlich dürfte es Sie ja überhaupt nicht mehr geben. Was machen Sie jetzt hier? Ich mache weiter. Wie weiter? Ich arbeite weiter für den Millionär. Wie? Er betreibt weiter die Liquidationsagentur? Naja, etwas reduzierter für Exklusivkunden inzwischen. Aber ja, ein sehr erfolgreiches Geschäft. Aber das geht doch gar nicht. Sagen Sie bloß, Sie hatten keine Ahnung davon. Er kann sich gar nicht selbstständig machen. Er ist mein Geschöpf, genau wie Sie. Ach Gott, ich habe immer schon geahnt, dass Sie ein bisschen naiv sind. Der Verleger hat meine Idee, also... Deswegen hat er sich in die Konzeption eingemischt. Was, glaube ich, ein Fehler war. Wieso? Seine Gier. Er wollte beides. Einen Bestseller in seinem Verlag und den Erfolg der Liquidationsagentur. Aber man kann nicht beides auf einmal haben. Die Literatur hat ihre eigenen Gesetze. Ach, bestimmt wäre aus Ihrer Geschichte ein guter Roman geworden. Ja, das ist möglich, ja. Vielleicht sollte ich ihn mir einfach noch mal vornehmen. Vielleicht bei einem anderen Verlag. Ich persönlich bedauere das sehr, aber das wird leider nicht gehen. Wie meinen Sie das? Weil es hier einen Auftrag gibt, den ich ausführen muss. Wie, ein Auftrag? Von Ihnen, hier. Von Ihnen selbst ausgefüllt und unterschrieben. Liquidation als Feind der Menschheit, der sich zum Herrn über Leben und Tod anderer macht. Hier, erinnern Sie sich? Als der Lektor Ihnen von Jack Londons Roman erzählte, fanden Sie das eine gute Idee, dass der Urheber der Idee einen Mordauftrag gegen sich selbst stellt. Schon, ja, aber zum Prozedere gehört auch, wie Sie wissen, dass ein Beweis dafür geliefert wird. Ja, ja. Natürlich. Hier ist der Beweis. In jedem Jahr gehen an Epidemien und Naturkatastrophen Millionen Menschen auf völlig sinnlose Art zugrunde. Und da sollten wir uns scheuen, für das sinnvollste Experiment der Geschichte ein paar tausend objektive Schädlinge zu beseitigen. Was haben Sie gesagt? Ich habe nur das gesagt, was Sie geschrieben haben. Sie sind der Urheber, der Autor. Und jetzt? Das Bundeskriminalamt gab heute bekannt, dass es die Ermittlungen gegen die vermeintliche Terrororganisation, der bis vor einem Jahr zahlreiche Wirtschaftsführer zum Opfer fielen, eingestellt hat. Eine Weiterverfolgung, so ein Sprecher, ergäbe keinen Sinn, da das massenhafte Töten aufgehört und sich die Theorie, dahinter stecke eine straforganisierte Gruppe von Terroristen, als nicht haltbar erwiesen habe. Gleichwohl, so der Sprecher weiter, verfolge man noch vereinzelte Mordfälle an Managern und Politikern, gehe dabei aber von Einzeltätern aus. Wie hat sich diese Nachricht denn auf das Börsengeschehen ausgewirkt, Frank Lehmann? Sie hat auf jeden Fall zur weiteren Beruhigung beigetragen, kann man sagen. Die Turbulenzen liegen ja nur schon eine Weile zurück. Alle wichtigen Börsenbarometer, vor allem der mächtige DAX, notieren in dieser Woche im Plus, sogar zweistellig. Ja, das hat freilich auch mit der Entwicklung der an der Börse neu eingeführten Liquidationsagentur zu tun. Eine Headhunter-Agentur. Dass reine Dienstleister an der Börse erfolgreich sind, ist außerordentlich selten. Aber die Geschäftszahlen sind sehr positiv. Umsätze und vor allem die Gewinne der Firma steigen. Das hat die Anleger überzeugt. Die Aktie ist heiß begehrt, daher immer neue Kurshochstände. Keine Frage, die Liquidationsagentur ist Börses Liebling. Mordbüro GmbH & Co. oder Das Ende des Kapitalismus. Ein Hörspiel von Peter Meisenberg. Wie hässlich doch die Wut macht. Ach, Künstler. Mit denen kann man einfach nicht reden. Geschweige denn arbeiten. Lektor Peter Jordan. Autor Arndt Klawitter. Sekretärin und Killerin Astrid Meierfeld. Verleger und Millionär Wilfried Hochholdinger. Kundin Sigrid Burgholder. Kunden Ralf Drechsler, Tom Jacobs und Martin Boss. Nachrichtensprecherin Kerstin Fischer. Politiker Stefko Hanuszewski. Manager Glenn Golz. Banker Steffen Laube. Und als Börsenexperte Frank Lehmann. Ja, Künstler. Musik Mike Herting. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Janett Wirz-Fabian. Regieassistenz Christine Stühlen. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2019. Das war's dann.